Eine Cousine von mir, die hatte Glück bei der Evakuierung aus Saarbrücken gehabt. Die konnte zu ihrem Mann. Der war damals in Konstanz als Musiker im Orchester dort. Ich habe sie eigentlich beneidet damals, meine Cousine. Am Bodensee, das muss schon sehr seltsam gewesen sein. Auf der anderen Seite die Schweiz und alles abends im hellen Licht dort. Bei uns war ja Verdunklung überall. Und das habe ich mir dann vorgestellt, von Friedrichshafen da hinüberzuschauen in die hell erleuchtete Schweiz. Oder in Konstanz, ein paar Straßen weiter, jenseits der Grenze. Da ist dann Frieden.